We're going to talk tonight about staying in tune with God. Heute Abend werden wir darüber sprechen, was es bedeutet, einfach auf Gott richtig eingestimmt zu sein. Part 2. Und das ist jetzt Teil 2. Last week I was sharing this principle about singing. Letzte Woche habe ich dieses Prinzip euch weitergegeben, da ging es um das Singen. And how I was always going out of tune. Und wie es mir da immer passiert ist, dass ich da irgendwo nicht richtig die Tonlage getroffen habe. When we recorded the band, I was just 14 times a song I was out of tune. Als wir da die Band einmal aufgenommen habe, habe ich bemerkt, dass ich 14 Mal einfach den Ton nicht getroffen habe. And I either had a choice, either give up singing or do something. Und da hatte ich die Wahl gehabt, also entweder das Singen ganz aufzugeben oder etwas daran zu arbeiten. So I took singing lessons. Also habe ich Gesangsstunden genommen. That didn't do anything. Das hat überhaupt nichts bewirkt. Until I discovered this principle. Bis ich dann dieses Prinzip erkannte. Assume that you are always out of tune, Rob. Nehme einfach an, dass du immer nicht die richtige Tonlage triffst. Unless you know that you're in tune. Es sei denn, dass du genau weißt, dass du den Ton getroffen hast. If you're in question, wenn es da irgendwie Unsicherheiten then gibt, you're out of tune. Dann bist du nicht richtig eingestimmt. So I would work harder until I knew every note was in tune. Also habe ich daran gearbeitet, sehr hart, bis ich gewusst habe, dass wirklich jeder Ton genau trifft. And I still go out of tune, but at least I know it. Und immer noch kann es mir passieren, dass ich da die Tonlage nicht richtig treffe, aber zumindest erkenne ich es jetzt. We talked about a verse from James chapter 4. Wir haben auch gesprochen über einen Vers aus Jakobus Kapitel 4. It's this powerful verse, dieser mächtige Vers. That God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. It means he takes a military stance against the proud. Das heißt, dass er sich regelrecht militärisch gegen ihn stellt, um gegen den Stolzen und den Hochmütigen zu kämpfen. And he gives grace to the humble. Aber er gibt Gnade dem Demütigen. Now if God would show me how much of 2008 he was resisting me. Wenn Gott mir zeigen würde, wie oft und wie sehr er mir im Jahr 2008 widerstanden ist. I wonder what the percentage would be. Also ich frage mich, zu welchem Prozentanteil das wäre. What if he showed me that 70% of 2008 he was actually resisting me? Was wäre, wenn er mir zeigen würde, dass vielleicht 70% der Zeit er mir einfach widerstehen musste? Not that he didn't love me, nicht, dass er mich nicht geliebt hätte, but that I was so proud that he had to resist it before he could bless me. Aber ich war so stolz, dass er mir widerstehen musste, bevor er mich segnen konnte. We want to be in tune with God in 2009. Wir wollen wirklich mit Gott richtig eingestimmt sein. I wrote 3 things in my journal. Ich habe 3 Dinge in mein Journal geschrieben. I'm writing it on every page, so I see it every day of 2009. Und ich schreibe das auf jede Seite, auf dass ich das wirklich auf jeder Seite sehen kann im Jahr 2009, jeden I'm Tag. Asking myself 3 questions every day. Ich frage mich selbst diese 3 Fragen. Question number 1. Frage Nummer 1. Did you determine, this is Psalm 17:3. Psalm 17 Vers 3. Hast du dich darauf festgelegt? Did you determine not to sin with your mouth today? Hast du da fest bestimmt, dass du heute mit deinem Mund nicht sündigst? Yes or no? Ja oder nein? If you don't know, then you did. Wenn nicht, dann ist es schon passiert. Number 2. Nummer 2. What did you thank God for today? Wofür hast du heute Gott gedankt? And number 3. Und Nummer 3. Who did you add value to today? Wem hast du einen ewigen Wert hinzugefügt heute. We'll talk about that in the message. Und darüber werden wir auch in der Botschaft sprechen. I want to read something from Jonathan Edwards. Ich möchte jetzt etwas lesen vom Jonathan Edwards. Jonathan Edwards lived in the 1700s. Jonathan Edwards lebte im 17. Jahrhundert. He was a missionary to the Indians, American Indians. Er war ein Missionar unter den Indianern in Amerika. Preacher. Er war ein Prediger. He was a pastor of a church. Ein Pastor an der Gemeinde. And he's probably the most well-known theologian in American history. Oh, und er ist vielleicht auch der bestbekannte Theologe in der amerikanischen Geschichte. He also led the Great Awakening. Und er führte auch die große Erweckung an. It's an awakening that just swept America, at least the East Coast. Es ist eine Erweckung, die über ganz Amerika hinwegging. Besonders über die Ostküste. And at that time America was mostly on the East Coast. Also der damaligen Zeit war Amerika noch eher auf die Ostküste konzentriert. He joined hands with George Whitefield. Er hat dann zusammengearbeitet mit George Whitefield. And it was like 1739 that this awakening began. 1739 hat diese Erweckung begonnen. And he preached his most famous message. Und Er hat diese Botschaft gepredigt, die ist vielleicht die berühmteste von ihm. Sinners in the hands of an angry God. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. That's talking about being in the hands of God outside of grace. Und es spricht darüber, was bedeutet, in den Händen Gottes sich zu befinden, außerhalb seiner Gnade. When he preached this message, people were not just crying, they were crying so loud. Als er diese Botschaft gepredigt hatte, fingen die Leute an zu weinen und sie weinten derart laut, sie klagten. They were wailing. Es war wirklich ein Klagen. And I have this message from him off the internet. Und ich habe auch eine Botschaft von ihm aus dem Internet. You can download it yourself. Die könnt ihr selbst runterladen. It's called Undetected Spiritual Pride. Und die nennt sich unentdeckter geistlicher Hochmut. One cause of failure in times of great revival. Eine Ursache für Versagen in Zeiten einer großen Erweckung. Spiritual pride is the main door by which the devil comes into our hearts. Ist geistlicher Hochmut, und dieser geistliche Stolz ist eines der meistgenutzten Türen des Teufels, um in unser Herz zu gelangen. Spiritual pride defends and justifies itself. Geistiger Hochmut verteidigt sich selbst und rechtfertigt sich. It does not need instruction. Es mag keine Anweisung irgendwie annehmen. It is jealous. Ist eifersüchtig. How much pride is in even the best of our hearts? Wie viel Stolz ist selbst in dem Besten unserer Herzen? It is the worst part of the body of sin and death. Es ist der schlimmste Teil des Leibes der Sünde und des Todes. It is the first sin that entered into the universe. Es ist die erste Sünde, die in das Universum eintrat. And the last one to be rooted out. Und es ist die letzte, die dann einmal gelöscht werden wird. It is the most stubborn of God's enemies. Und es ist einfach der störrischste Feind von Gottes Feinden. Pride is much more difficult to be discerned than any other corruption. Stolz ist sehr viel schwieriger zu unterscheiden als jede andere Verwerflichkeit. Pride is a person having too high an opinion of themselves. Stolz ist eine Person, die eine zu hohe Meinung von sich selbst hat. It is most secret of all sins. Und es ist eigentlich die geheimste Sünde von allen Sünden. It appears in many great, in many shapes. Und das taucht in vielerlei Formen auf. In a great many shapes. In einer Vielzahl, einer großen Zahl von Formen. Undetected. Und zwar unerkannt. Unsuspected. Und auch unerwartet. Like the layers of an onion. Genauso wie die einzelnen Schichten einer Zwiebel. It cannot be well discerned. Und das kann nicht gut unterschieden werden. It is best identified by its fruits. Aber am besten und am einfachsten lässt es sich erkennen anhand der Früchte and effects. Und der Wirkungen. Number one, Punkt 1. Pride. Stolz. The great fault finder. Der immer die Schuld irgendwo sucht. Causes one to speak of another sins. Es bringt jemand dazu, dass er von den Sünden der anderen nur spricht. After I read this morning after service, someone came to me. Also nachdem ich das gelesen habe im Gottesdienst, kam jemand nachher zu mir. And said, "That was incredible. That was exactly my spouse. Exactly." Und die Person kam zu mir und sagte, das ist unglaublich. Das ist genau meine Frau. And I thought, "This is exactly you." Das bist du. Pride du is the great fault finder. Also Stolz ist immer der die Schuld beim anderen sucht. Number two, pride ministers in a harsh spirit. Stolz, dient nur in einem sehr harten Geist. Number three, it puts on pretenses. Oder nimmt irgendwie so eine Maske auf. Number four, it takes offense easily. Lässt sich sehr leicht beleidigen. Number five, it is presumptuous before God and man. Ist anmaßend vor Gott und vor den Menschen. That means it has this unhealthy kind of confidence. Einfach so eine ungesunde Form von selbstgebauter Zuversicht. It's cocky. Hochmütig. Wie so ein Hahn. Number six, it's hungry for attention. Hungert nach Aufmerksamkeit. Number seven, it neglects others. Vernachlässigt andere. If you want to download this whole message, just put Jonathan Edwards into the Google. Wenn ihr diese ganze Botschaft euch herunterladen wollt, dann tippt einfach ein Jonathan Edwards in Google. With pride. Just put pride and it'll come right up. Und tippt einfach ein pride. Also hoch. Okay. I want to turn to Mark chapter 12 verse 30. Möchte hinschlagen zu Markus Kapitel 12 Vers 30. And I want to read two verses. Und dort zwei Verse lesen. Our Lord was asked, what is the great commandment? Unser Herr wurde gefragt. Or what is the most important commandment? Bedeutendste Gebot, das wichtigste. And he answered. Und seine Antwort war: Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von all deinen Kräften. The second is this. Das zweite ist dieses. Love your neighbor as yourself. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. There's no greater commandment than these. Es gibt kein größeres Gebot als dieses. So if there's no greater commandments than these, wenn es kein größeres Gebot gibt als dieses, maybe we should tune ourselves to these commandments. Vielleicht sollten wir uns dann genau anhand dieser Gebote gegenüber Gott einstimmen. If I wanted to ask myself, how could I recognize whether I am in tune or out of tune in terms of loving my neighbor? Wenn ich mich da fragen würde, also wie kann ich feststellen, ob ich da wirklich richtig gestimmt bin in Bezug auf die Liebe gegenüber meinem Nächsten? What would be a good question I could ask myself? Was wäre eine gute Frage, die mir selbst erstellen könnte? Every time I walk into a room, immer dann, wenn ich vielleicht hineinkomme in einen Raum, every time I'm in a business meeting, oder in einem Geschäftstreffen, every time I have some kind of exchange with my neighbor or my brother, immer dann, wenn ich irgendwie einen Austausch habe mit meinem Nächsten oder vielleicht mit meinem Bruder, ask yourself this question. Dann frage dich diese Frage: Am I giving? Gebe ich damit? Or am I taking? Oder nehme ich etwas weg? Is the person blessed that I came? Ist die Person darin gesegnet, dass ich gekommen bin? Or is the person blessed that I left? Oder ist sie mehr gesegnet dadurch, dass ich dann gegangen bin? Think about it. Denk drüber nach. Now I want to go to a story. Ich möchte zu einer Geschichte gehen. In 1 Kings chapter 15. Im 1. Könige Kapitel 16. And then we'll think of the first great commandment in light of the story. Dann werden wir an die großen beiden Gebote im Licht dieser Geschichte denken. This is about King Asa. Und da geht es in dieser Geschichte über den König Asa. He's about five generations after David. Ungefähr fünf Generationen nach dem König David von Israel. And it's interesting what it says. Und das ist interessant, was da steht. Verse 9. Vers 9. We're reading from the New International Version. Und wir lesen aus der New International Version. And from the Luther Bible. Beziehungsweise der Lutherbibel. 1984. In the 20th year of Jeroboam, king of Israel, Asa became king of Judah. Im 20. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda. Now, for those who are new, für die neu sind, the nation had split, had divided. Die Nation ist geteilt worden. After Solomon had committed idolatry, nachdem Salomo Götzendienst betrieben hatte, God determined to divide the kingdom as chastisement. Bestimmte Gott, dass das Königreich infolge von Züchtigung oder als Züchtigung geteilt würde. So the north was Israel and the south was Judah. Und der nördliche Teil wurde als Israel bezeichnet und der südliche Teil als Juda. So Jeroboam, king of Israel, Asa became king of Judah. Jeroboam war der König von Israel und Asa König über Juda. Verse 10. Vers 10. And he reigned in Jerusalem 41 years. Und er regierte 41 Jahre zu Jerusalem. And his grandmother's name was Maka, daughter of Abishalom. Seine Mutter hieß Macha, eine Tochter Abishaloms. Verse 11. Vers 11. Asa did what was right in the eyes of the Lord as his father David had done. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Do you know anything about David? Also, wisst ihr, David? What he was famous for? Wofür war er bekannt? There's three verses in Acts 13 about David that are hallmark verses. Es gibt da drei Verse in der Apostelgeschichte 13, die über den David einfach total herausstreichen. These verses are worth memorizing. Und diese Verse sind wirklich wert, auswendig gelernt zu werden. Acts 13:22. Apostelgeschichte 13, Vers 22. David was a man after God's own heart. David war ein Mann ganz nach dem Herzen Gottes. Someone that would do all of God's will. Jemand, der den ganzen Willen Gottes tat. David, a man after God's heart. David, ein Mann ganz nach Gottes Herzen. Vers 34 speaks about the sure mercies of David. Spricht über die sicheren Barmherzigkeiten, die dem David zugetan waren. And verse 36. Und dann in Vers 36 says that David served the purpose of God in his generation. David diente dem Zweck Gottes in seiner Generation. Now we'll come right back to this. Let's just finish the text. Und wir kommen darauf zurück, aber wir gehen immer weiter mit dem Text im ersten Könige. Verse 12. Vers 12. Asa expelled the male shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his fathers had made. Asa tat die Tempelhurer aus dem Lande und entfernte alle Götzenbilder, die seine Väter gemacht hatten. Vers 13. He even disposed his grandmother Maacah from her position as queen mother. Dazu setzte er auch seine Mutter Maacah ab, dass sie nicht mehr Herrin war. Because she had made a repulsive Asherah pole. Weil sie ein Gräuelbild der Asherah gemacht hatte. Asa cut the pole down and burned it in the Kidron Valley. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und verbrannte es am Bach Kidron. That had to do with idol worship. Und das hatte zu tun mit Götzendienst. Vers 14. Although he did not remove the high places, aber die Höhen entfernten sie nicht. These were altars that were built on the mountains around the city. Das waren Altäre, die da auf den Hügeln um die Stadt herum errichtet worden waren. Around Jerusalem, um Jerusalem herum, where people would go and sacrifice or worship other gods. Wo Menschen hinzogen, um dort anderen Göttern zu opfern oder sie anzubeten. This is why God chastised Solomon. Das ist genau der Grund, warum Gott den Salomon da züchtigte. Because God Solomon disobeyed God. Weil Salomo Gott ungehorsam war. He warned him. He said, "Don't multiply wives." Er warnte ihn: Mehre dir nicht die Frauen. They're gonna change your heart. Sie werden dein Herz einfach umwenden. And they did. Und das geschah auch so. And he married these women from all these different places. Und er heiratete all diese Frauen von den verschiedenen Ländern. And they came to Jerusalem and they wanted their altars to their gods. Und sie kamen nach Jerusalem und sie wollten da ihre Altäre haben für ihre Götter. So he allowed them to have it so there'd be peace in the palace. So ließ er das zu, auf dass es da Frieden sein möge in seinem Palast. Eventually, even he worshipped at those altars. Aber schließlich geschah es, dass selbst er dann an diesen Altären anbetete. And I believe it's for that very reason. Und ich glaube, dass genau aus diesem Grund ist, Solomon is not mentioned in Hebrews chapter 11. Dass Salomo nicht in Hebräer Kapitel 11 erwähnt wird. This is the chapter of the heroes of the faith. Das ist das Kapitel über die Helden des Glaubens. Solomon went way, way, way out of tune at the end of his life. Am Ende seines Lebens, way out of tune. Hat Salomo wirklich da praktisch eine Eingestimmtheit auf Gott wirklich verloren. He was playing in another key. Er spielte einfach in einer völlig anderen Tonlage. Okay, let's finish up the story. Enden wir mit der Geschichte. Verse 14 again. Although he did not remove the high places, aber die Höhen entfernten sie nicht. Asa's heart was fully committed to the Lord all his life. Jedoch das Herz Asas war ungeteilt bei dem Herrn sein Leben lang. Don't you want that to be said about you? Würdet ihr das nicht auch, dass das einmal über euch gesagt wird? That at your grave, at your funeral or before the Lord? Dass dann einmal bei deinem Begräbnis gesagt wird vor dem Herrn? In Matthew chapter 10. Matthäus Kapitel 10. The Lord said, he that is not ashamed of me on earth, I will not be ashamed of before my Father. Der sich meiner auf Erden nicht geschämt hat, dessen werde ich mich vor dem Vater nicht schämen. But I want you to look at it in the Message version. Aber ich möchte, dass ihr einmal anschaut, den gleichen Vers in der Übersetzung der Message Version im Englischen. But Asa im Deutschen jetzt, was well intentioned. Aber Asa hatte gute Absichten. His heart was in the right place. Sein Herz war am rechten Fleck. In tune with God. Es war gegenüber Gott eingestimmt. Isn't that awesome? Asa was well-intentioned. Asa hatte gute Absichten. His heart was in the right place. Sein Herz war am rechten Ort. In tune with God. Und es war eingestimmt gegenüber Gott. Okay, let's talk about this whole principle. Und sprechen wir einmal über das ganze Prinzip. First of all, zuallererst, we will always go out of tune. Wir werden immer da diese Stimmlage gegenüber Gott verlieren. You cannot buy a guitar. Es gibt keine Gitarre. You cannot buy a violin. Oder irgendeine Violine. Or a cello. Oder vielleicht ein Cello. That stays in tune. Was da immer gestimmt bleibt. Every time the temperature in the room changes. Jedes Mal dann, wenn die Temperatur im Raum sich irgendwie verändert. The neck of the guitar is affected and the whole guitar goes out of tune. Bewirkt das, dass der Gitarrenhals irgendwie beeinflusst wird und die Gitarre sich dabei verstimmt. It has to constantly be retuned. Constantly. Deshalb muss es immer wieder ganz neu gestimmt werden. Almost sometimes between songs. Und manchmal muss es sogar sein während verschiedener Lieder. You already hear it went out of tune after the first song. Man kann es vielleicht hören, schon bereits nach dem ersten Lied klingt es irgendwie ein bisschen verstimmt. But there's nothing you can do because there's no time to retune. Aber da gibt es nichts, was man tun kann, weil es keine Zeit mehr gibt, irgendwie das Neue einzustimmen. So number one, it's part of our nature as humans to constantly go out of tune. Es ist ein Teil unserer Natur als Menschen, Punkt 1, dass wir da verstimmt werden können. Number two, there's no condemnation for being out of tune. Punkt 2, es ist keine Verdammung, wenn wir da unsere Einstimmung gegenüber Gott verlieren. Asa was out of tune in certain areas and God didn't care. Asa war nicht richtig eingestimmt gegenüber Gott in kleinen Bereichen, aber Gott hat das nicht zu sehr gekümmert. Because his heart was in the right place. Denn sein Herz war am rechten Ort. His heart wanted to be in tune with God. Sein Herz wollte einfach richtig eingestimmt sein gegenüber Gott. And though it didn't even come into his mind to take down these altars that Solomon had built. Und obwohl es nicht praktisch irgendwie in seinen Sinn kam, diese Altäre niederzureißen, die Salomo da auf den Hügeln gebaut hatte. When I grew up, als ich aufwuchs, my mother had this altar in the backyard. Hatte meine Mutter da diesen Altar im Hintergarten. And there was a statue there that she would pray to. Und da gab es eine Statue, die sie anbeten würde. It was there my whole life. Und das war mein ganzes Leben dort. When I was 18, I became a Christian. Aber als ich 18 wurde, wurde ich Christ. A real Christian, you know, like with Jesus in the heart. Als ein echter Christ mit Jesus im Herzen. Born again. Wiedergeboren. Baptized in the Holy Spirit. Getauft im Heiligen Geist. And then 2 years later, I led my mother to Christ. Und 2 Jahre später konnte ich dann meine Mutter zum Herrn führen. My mother and I, we shared Christ with both sides of the family. Meine Mutter und ich, wir haben Christus der ganzen Familie auf beiden Seiten einfach weitergegeben. Every relative, every friend, every neighbor. Jedem Verwandten, jedem Freund, jedem Nachbarn. My mother and I were like Moses and Elijah. Wir waren zusammen wie Moses und Elia, meine Mutter und ich. Awesome team. We just witnessed everybody. Wir waren einfach so ein erstaunliches Team. Wir gaben einfach jedem Zeugnis von Christus. Then about 25 years later, my mother was moving from that house. Und dann vielleicht so 25 Jahre später zogen wir aus diesem Haus weg. And I was putting everything that she possibly owned in this moving truck. Und so sammelte ich da alle Sachen, ihr Hab und Gut, in diesen Umzugslaster. And then I came to this altar. Und kam ich zu diesem Altar hin. I looked at it. It's on the hill. Schaut es mir da an, auf seinem Hügel. I said, hey Ma. Hey Mama. What do you want to do with the statue? Was möchtest du mit dieser Statue machen? This thing's been here for like 40 years. Das steht da schon seit 40 Jahren. She looked at it. Sie schaut es nur an. She said, smash it. Zerstören. And I smashed it with a hammer, a sledgehammer. Ah, ich habe mit dem Vorschlaghammer zerstört. And it struck me that the thing was there 40 years and I didn't smash it. I don't know why. Und hat mich voll getroffen, dass da 40 Jahre stand und ich habe es nicht zerstört. Ich wusste gar nicht warum. 25 years after my mother and I had both given our hearts to Christ, it was still there. Nach 25 Jahren, nachdem meine Mutter und ich unser Leben Christus hingegeben hatten, war es immer noch da. This must have been what happened to some of these kings. Das müsste das gewesen sein, wie es da einigen Königen da geschah. Asa just didn't think about it. It just was there, it was there. Asa hatte gar nicht drüber nachgedacht. Es war einfach da und es war da. Now, how do I get in tune with God? Wie kann ich da richtig gegenüber Gott eingestimmt Let's sein? Look at these four areas. Schauen wir uns einmal diese vier Bereiche an. I want to be in tune with the heart of God. Ich möchte da genau gestimmt sein gegenüber dem Herzen Gottes. I want to be in tune with God in my heart. Ich möchte da gestimmt sein mit Gott in meinem Herzen. In my soul. In meiner Seele. In my mind. In meinem Sinn. And in my strength. Und in meiner Kraft. Now when I go to sleep at night, wenn ich abends mich schlafen lege, I tune up. Dann tue ich da genau einstimmen Because mit when Gott. I put my head on the pillow, denn wenn ich dann meinen Kopf auf das Kopfkissen lege, I try to purpose to recite a Bible verse of some kind. Dann versuche ich das einfach zu bezwecken, dass ich irgendwo einen Bibelvers zitiere. Psalm 27, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Blah, blah, blah. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und meine Errettung, vor wem sollte ich mich fürchten? Or Psalm 1, Psalm 1, blessed is the man, blah, blah, blah, blah. Gesegnet ist der Mensch, der. Or Psalm 91, or, Psalm 91. Or something from Romans 8 or somewhere. Römer 8. 1 Corinthians 13. Der 1. Korinther Kapitel 13. I try to just tune up before I fall asleep. Ich versuche da genau mich einzustimmen auf Gott. The chapter of the Bible that I've quoted the verse the most on my pillow. Das Kapitel in der Bibel, was ich am meisten dann eben auf dem Kopfkissen zitiert habe, Psalm 23. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall never lack anything. Mir wird nie etwas mangeln. He makes me lie down in green pastures. Lässt mich nieder in grünen Auen oder weidet mich auf grünen Auen. He leads me beside still waters. Er führt mich an stille Wasser. He restores my soul. Er erquickt meine Seele. Guides my paths. Führt meinen Weg. In righteousness for his name's sake. In Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wenn ich auch I go right to sleep. Und so schlafe ich ein. When I wake up in the morning, wenn ich dann in der Früh aufwache, I have this psalm that I purpose to confess, so I'm in tune the moment I get up. Dann habe ich einen Psalm und ich bezwecke es, ihn zu bekennen, dass ich einfach wirklich auf Gott eingestimmt bin, wenn ich morgens aufwache. Because I assume that when I wake up in the morning, I am out of tune. Denn ich nehme es einfach an, dass wenn ich am Morgen aufwache, dass ich dann nicht richtig gegenüber Gott eingestimmt bin. So before I do anything, I quote Psalm 103, verse 1 and 2. Also bevor ich nur irgendetwas anderes tue oder denke, zitiere ich Psalm 103, Vers 1 und 2. Bless the Lord, O my soul. Segne den Herrn, O meine Seele. And all that is within me, bless his holy name. Und alles, was in mir ist, segne seinen heiligen Namen. Bless the Lord, O my soul. Segne den Herrn, meine Seele. I'm speaking to myself, bless the Lord, O my soul. Ich spreche zu mir selbst, segne den Herrn, O meine Seele. Soul, wake up. Hey, Seele, wach auf. Get in tune. Stimm dich ein. Bless the Lord, oh Segne my den Herrn, soul, oh meine Seele. And all that's within me. Und alles, was in mir ist. Emotions, mind, everything, wake up. Emotionen, mein Verstand, aufwachen. Attention, let's tune in. Und werd aufmerksam. Stimm dich ein. For he has forgiven all of my sins. Denn er hat alle meine Sünden vergeben. And he has healed all of my diseases. Und hat all meine Krankheiten geheilt. You tune in. So stimme ich mich ein. You tune in before you go to sleep and you tune in before you start your day. So stimmst du dich ein, bevor du schlafen gehst oder stimmst dich ein, bevor du den Tag beginnst. Now, what does it mean to tune into the heart of God? Was bedeutet sich das, auf das Herz Gottes sich einzustimmen? I just want to quickly give you two points for each of these four. Und ich möchte gerne da zwei Punkte geben für jeden dieser vier Bereiche. The heart of God is grace and mercy. Das Herz Gottes ist Gnade und Barmherzigkeit. James 2:13, his mercy rejoices over judgment. Jakobus Kapitel 2 Vers 13, seine Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. God wants to be known as the God of all grace. Gott möchte bekannt werden als der Gott aller Gnade. Psalm 103:11 and 12. Psalm 103 Verse 11 und 12. His mercy is as high as the heavens toward those who fear him. Seine Barmherzigkeit ist so hoch wie die Himmel über denen, die ihn fürchten. That's not talking about the stratosphere. Da spricht er nicht von der Stratosphäre. That's talking about the end of the universe. Er spricht von dem Ende des Universums. This is God's mercy toward us. Das ist Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber. How do I tune into the heart of God? Aber wie kann ich mich da einstimmen auf das Herz Gottes? Two simple ways. Auf zwei ganz einfache Weisen. By saying I'm sorry. Ganz einfach, indem ich sage, es tut mir leid. Or by saying thank you. Oder dass ich sage, Dankeschön. How many times we can so easily tune into God by just thanking God? Wie leicht können wir uns da einfach auf Gott einstimmen, indem wir einfach ihm nur danken? You look in the mirror and you think, oh my God. Du schaust dich in den Spiegel und denkst, oh mein Gott. Am I getting older or what? Ich glaube, ich werde älter oder was passiert hier? Is that me? Das bin ich immer noch. Oh, I feel horrible today. I feel like I have mono or something. Was ist los? And all this work to do. Dann noch die ganze Arbeit. Life is just work. Das ganze Leben ist nur Arbeit. Ah, this is incredible. Just work. That's all I do is work. Ah, immer diese Arbeit. Are you in tune with God? Bist du da auf Gott richtig eingestimmt? Of course not. Natürlich nicht. You want to be in tune with God? Möchtest mit Gott richtig eingestimmt sein? Yeah. Ja. But how? Aber wie? Just start to thank God. Beginn einfach Gott zu danken. Say, Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for what I see in that mirror. Danke für das, was ich da im Spiegel sehe. Because one day I'm going to have an incredible immortal body. Eines Tages werde ich einfach einen unglaublichen, unsterblichen Körper haben. And gray hair means wisdom. Und graue Haare bedeutet Weisheit. I'm not getting older. Ich werde jetzt älter. I'm not getting older. Vielleicht werde ich nicht älter. I'm getting better. Ich werde jetzt besser. I'm getting more filled with your wisdom. Noch mehr und mehr gefüllt mit deiner Weisheit. And this cranky old body. Und dieser armselige Leib. This is just a reminder of the glory that's to come. Ist nur eine Erinnerung an die Herrlichkeit, die jetzt da kommen wird. Thank you for what I see in the mirror. Danke für das, was ich da sehe im Spiegel. Thank you for the aches and pains. Danke für den Schmerz und das Thank you. Leiden. Bless the Lord, all my soul. Danke. Segne den Herrn und meine Seele. And as you start to thank God, und wenn du dann beginnst, Gott zu you danken, start to tune right in to God. Dann fängst du an, dich richtig da gegenüber Gott einzustimmen. That's why 1 Thessalonians 5:18. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18. In everything give thanks. In allem gib Dank. This is God's will. Das ist Gottes Wille. It's God's will. Das ist Gottes in Wille. Everything. In allem. Ephesians 5:20. Epheser Kapitel 5, Vers 20. For everything, give thanks. Und für alles gib Dank. And when I'm out of tune, und wenn ich dann nicht richtig gestimmt bin, you either confess, dann bekenne einfach, dear God, I've been in unbelief, I've been a miserable something. Ugh. Oh, lieber Gott, ich bin einfach total nicht gestimmt und ich bin so armselig. I repent. Ich tue Buße. If you repent, you get mercy. Wenn du da umkehrst, empfängst du Barmherzigkeit. If you thank God, you get grace. Wenn du Gott dankst, empfängst du Gnade. You tune right into the heart of God. Und so stimmst du dich ein auf das Herz Gottes. This was David. So war David. David was not a perfect man. David war kein perfekter Mensch. Psalm 51 is the great repentance chapter for David. Psalm 51 ist dieses großartige Bußkapitel für David. Create in me a clean heart, O God. Oh, erschaffe in mir ein reines Herz, and Gott. Renew a right spirit within me. Und erneuere in mir einen rechtigen Geist. Cast me not away from thy presence. Weise mich nicht ab von deiner Gegenwart. Don't take your Holy Spirit from me. Nimm deinen Heiligen Geist nicht fort von but mir. Restore unto me the joy of thy salvation. Aber stelle mir wieder her die Freude an deiner Errettung. And renew a right spirit within me. Und erneuere einen rechten Geist in mir. That was David. Das war David. David was a man after God's own heart. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Number one. Number two. Punkt eins. Punkt zwei. My soul. Meine Seele. How do I tune my soul into God? Wie kann ich meine Seele mit Gott einstimmen? Now the word soul can be used in a broad sense or in a very narrow sense. Das Wort Seele kann in einer breiten Weise oder im breiten Sinn verwendet werden. Psalm 103 is in a very broad sense. Psalm 103 ist in einem sehr weiten Sinne. It represents all that is within me. Es repräsentiert alles, was da in mir drin ist. My heart, my mind, mein Herz, my mein emotions, Verstand, meine my Emotionen, memory, meine my conscience, mein Bewusstsein. Everything that's in me, praise the Lord. Alles, was in mir ist, preise den Herrn. But in here, it has to be in a narrow sense. Aber hier drin muss dann auch sich in einem engen Sinn definieren. Because the heart is already mentioned. Weil das Herz ist hier bereits the mind is erwähnt. Going to be mentioned. Und der Verstand wird noch erwähnt. And I think it would be very profitable to see the soul here as our emotions. Und ich glaube, dass das sehr nützlich ist, dass hier die Seele einfach verstanden wird als unsere Emotionen. Our affections. Unsere inneren Neigungen. My heart. Mein Herz. With all of my heart. Von ganzem Herzen. You know, I can be worshiping with all my heart, but my soul be out of tune with God. Es kann sein, dass ich von ganzem Herzen anbete, meine Seele aber auf Gott nicht eingestimmt ist. Something has affected me. Something's in there. Etwas hat mich da irgendwie betroffen. There's anxiety in the soul. Vielleicht ist da Angst oder Ängstlichkeit in der Seele. So Psalm Philippians 4:6 says. Philippa Kapitel 4 Vers 6 sagt. It shows us exactly how to tune in. Es zeigt uns genau, wie wir uns da einstimmen können. Don't be anxious for anything. Hab um nichts Angst. For anything. Nichts. But with prayer and supplication. Aber mit Gebet und Fürbitte. With thanksgiving. Mit Danksagung. It's not going to work if there's not thanksgiving. Es wird nicht funktionieren, wenn da nicht auch Danksagung dabei ist. Let your requests be known unto God. Lass deine Bitten vor Gott kommen. And the peace of God that passes all understanding will guard your heart and your mind. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er bewahre deine Herzen und deinen Verstand. So two things. I want to tune in to joy and tune in to peace. Zwei Dinge. Ich möchte mich da einstimmen auf Freude, ich möchte mich einstimmen auf Frieden. Rejoice in the Lord always. Erfreu dich am Herrn immer. But it's not in my soul. Lord, I'm so out of tune. Aber es ist irgendwie nicht in meiner Seele. Herr, ich bin so, habe so die Stimmlage verloren. James 1:2. Jakobus Kapitel 2. Consider it all joy when we fall into problems. Erachtet das alles nur lauter Freude, wenn ihr irgendwie in Prüfung geratet. Wow, Lord, I'm so out of tune. Oh Herr, ich habe so mein Gestimmtsein so verloren. Angry right now. Ich bin da so zornig. At this problem, I'm so angry. Über diesem Problem. I'm so out of tune. Ich habe so damit diese Stimmlage verloren. Help me. Hilf mir. First, I just want to tune my heart in. Ich möchte zuallererst auf mein Herz wieder auf dich einstimmen. I think I'm. Ach. I just want to tune my heart into you. Also werde ich wieder einstimmen mit meinem Herzen zu dir. Lord, forgive me. Herr, vergib mir. Thank you. Danke. That I can come to you, no matter how I am. Dass ich zu dir kommen kann, egal. Wie es mir da gerade geht. I feel better already. Ich fühle mich bereits besser. Lord, teach me how to rejoice in these things. I don't know how. Herr, lehre mich, wie ich mich an diesen Dingen doch erfreuen kann, denn ich weiß gar nicht, wie das geht. Fill me with your peace. Fülle mich mit deinem Frieden. Number three. Punkt 3. My mind. Mein Verstand. I want to tune in to the mind of God. Ich möchte mich da einstimmen mit dem Sinn Gottes. 1 Corinthians 2:16. 1. Korinther Kapitel 2 Vers 16. We have the mind of Christ. Wir haben den Sinn Christi. Ephesians 2:23. Epheser Kapitel 2 Vers 23. Be renewed. Werdet erneuert. In the spirit of your mind. In dem Geist eurer Gesinnung. So what could be these two things that we need to tune into? Was könnten also diese beiden Dinge sein, auf die wir uns da einstimmen müssen? How about John 4:24? Wie wäre das mit Johannes Kapitel 4 Vers 24? The Father is seeking those who will worship him in spirit and truth. Der Vater sucht nach denen, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. John 14. Johannes Kapitel 14. When the spirit of truth comes, wenn der Geist der Wahrheit kommt, he will show you all things. Dann wird er euch in alle Dinge einführen. The truth will set you free in John 8. Die Wahrheit wird euch freisetzen in Johannes Kapitel 8, Verse 31. Vers 31. Thy word, dein Wort, is truth, ist Wahrheit. Psalm 119, 105. Psalm 119, 105. Thy word, dein Wort, is a lamp unto my feet, ist eine Lampe an meinem Fuß, and a light unto my path, und eine Leuchte auf meinem Weg. So I come to his word, so komme ich zu seinem Wort, so that I might renew my mind. Sodass ich deine Erneuerung meines Sinnes erfahre. But not just academically, but renew my mind spiritually. Aber nicht einfach nur akademisch, sondern vielmehr geistlich. There's a lot of people who know the Bible. Es gibt viele Leute, die die Bibel kennen. But they don't know the heart of God. Aber sie kennen nicht das Herz Gottes. John chapter 8. Johannes Kapitel 8. These people wanted to stone this woman. Diese Menschen, sie wollten diese Frau steinigen. And they even quoted the Bible. Und sie zitierten dazu sogar they die said, Bibel. Moses said that we should stone her. Moses sagt, dass wir sie steinigen sollen. The Bible says to kill her. Die Bibel sagt, töten. What do you say? Was sagt ihr? So the Lord bends down, he writes on the ground. Was sagst du? Der Herr beugt sich nieder, er schreibt auf den Boden. Stands up. Steht auf. Looks them all in the eyes. Schaut sie in die Augen. And says, you who have no sin, you cast the first stone. Und sagt ihr, die ihr keine Sünde habt. What was the problem? Werft ihr den ersten Stein. Was war das Problem? They didn't know the heart of God. Sie kannten nicht das Herz Gottes. The heart of God. Das Herz Gottes. I met this this pastor at a pastor's conference one time. Bei einer Pastorenkonferenz traf ich einmal einen Pastor. And I don't know how it came up, but he. Ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist. He knew someone in our church that had remarried. Er hat irgendwie jemanden kennengelernt bei uns in der Gemeinde und diese Person hatte wieder geheiratet. And he said to me, that person is living in sin. They remarried after they were divorced. Und er sagte zu mir, diese Person lebt noch in Sünde. Sie hat wieder geheiratet, nachdem sie geschieden war. I said, yeah, but their spouse left them. Aber kleiner Moment, der Ehepartner hat sie doch verlassen. Abandoned them. Einfach verlassen. Yeah, but they can't remarry. That's what it says in Matthew 19. Na, die können sich nicht wieder verheiraten irgendwie mit jemand anders. Das steht doch in Matthäus Kapitel 19. Are you sure it's what it says? Bist du sicher? Are you sure? Das ist, was da heißt? Are you sure? Bist du sicher? I said, let me ask you a question. Ich sagte nur, lass mich dir eine Frage stellen. Here's a woman with 5 children. Da ist eine Frau mit 5 Kindern. She's a Christian. Sie ist Christin. And her husband runs off in this adulterous affair. Ihr Mann, er läuft ihr weg und er begeht Ehebruch. She's abandoned with 5 children that she cannot support. Und er ist zu Hause, alleine mit 5 Kindern, die sie gar nicht selbst erhalten kann. And this wonderful Christian man comes along. Und da kommt dieser wunderbare christliche Mann who vorbei, loves her, der sie wirklich and liebt, wants to be a dad for these 5 kids. Der ein Vater sein möchte für diese 5 Kinder. Is he allowed to marry her? Ist es erlaubt für ihn, dass er sie heiratet? No. Nein. No. Nein. I said, are you kidding me? Are you kidding me? Machst du schlechte Späße hier? I said, are you thinking? Hast du irgendwie da Verstand? Do you understand the heart of the scripture? Verstehst du überhaupt das Herz der Schrift? Why didn't Jesus stone her? Warum hat Jesus sie nicht gesteinigt? I mean, the scripture says it. Na, die Schrift sagt doch. To stone her. Steinigen. And the Lord refused to. Aber der Herr hat es abgelehnt. Why? Warum? Why was the law given? Warum wurde das Gesetz gegeben? The law was given to protect life, not to destroy life. Das Gesetz ist gegeben worden, um das Leben zu beschützen, um nicht um es zu zerstören. Thou shalt not commit adultery. Du sollst nicht Ehebruch begehen. Was a law given to protect the businessman when he went on a trip to protect his family. Das war ein Gesetz, was gegeben wurde, um einen Geschäftsmann vielleicht zu beschützen und seine Familie, wenn er auch Geschäftsreisen war. Und all die anderen Situationen, die es vielleicht dagegen war. Es war, um die Familie zu beschützen. That law was not given to destroy somebody. Dieses Gesetz ist nicht gegeben worden, um jemanden zu zerstören. Now the law has two applications. Das Gesetz hat zweierlei Anwendungen. 1 Timothy chapter 1. 1. Timotheus Kapitel 1. The law was given for the lawless. Das Gesetz ist gegeben worden für die Gesetzlosen. And the law can be seen as a formal authority. Das Gesetz kann somit gesehen werden als eine formelle Autorität. Or as a moral authority. Oder als eine moralische Autorität. A formal authority for the godless and a moral authority for the godly. Eine formelle Autorität für die Gottlosen und eine moralische Autorität für die Gottseligen. For example, you go out and drive your car. Zum Beispiel, du gehst raus, steigst das Auto ein und fährst los. There's a yellow line in the middle of the road. Und das ist eine gelbe Linie inmitten der Straße. You're driving down the street. Du fährst da die Straße entlang. And there's a bird on the road. Und vielleicht gibt's da einen Vogel, der da auf der Straße ist. And you go around, you touch the yellow line. Und du fährst leicht herum und du berührst dabei diese gelbe Linie. No police officer on this planet would care. Also kein Polizeibeamter hier auf der Erde no würde das kümmern. Politician, no governor, no president would care. Kein Politiker, kein Regierender, kein Präsident würde das kümmern. Because you are not lawless. Weil du nicht gesetzlos bist. The line wasn't there, so you kill the bird. Diese Linie war ja nicht dazu da, dass du diesen Vogel umbringst. Now, but what if you're a kind of person who crosses the line to kill birds? Aber was ist, wenn du diese Art von Person bist, die über die Linie rüberfährt, um die Vögel totzufahren? To kill cats. Oder um Katzen zu töten. To scare people. To scare people. Also Leute zu erschrecken. Then the law now becomes a formal authority for the lawless. Und so wird dann das Gesetz zu einer formellen Autorität gegenüber dem Gesetzlosen. And the police officer can say, because you cross this line. Und so kann der Polizeibeamte sagen, weil du diese Linie überfahren by hast. By 10 centimeters. Und das sind nur 10 Zentimeter, aber. We're going to give you such a ticket. Wir werden dir jetzt so eine Strafe da aufbrummen. Because the intention of the heart was to destroy. Weil ja die Absicht deines Herzens die war, zu zerstören. You see it? Könnt ihr es sehen? Pharisees were good people in those days. Waren gute Leute. They were people who knew the Bible. Sie kannten die Bibel. But because they used it to destroy, aber weil sie verwendeten, um zu zerstören, the word Pharisee has become a very negative thing for us. Hat dieser Begriff Pharisäer eine sehr negative Bedeutung für uns angenommen. But who are the people who are most likely to become Pharisees on planet Earth? Aber was sind die Menschen, die da am ehesten einfach zu Pharisäern werden können, hier auf dem Planeten Erde? Those who know the Bible well. Na die, die Bibel gut kennen. That's us. Das sind wir. If there are any, and if there's anyone on this planet that is prone to be pharisaical, it's us. Wenn es da irgendjemanden auf diesem Planeten gibt, der vielleicht irgendwie dazu neigen könnte, pharisäisch zu sein, dann sind es wir. Because we have the truth. Weil wir die Wahrheit haben. And if we are not careful, und wenn wir damit nicht sorgfältig we umgehen, can go so out of tune. Dann können wir so leicht einfach total verstimmt werden. Because we're not tuning in to the heart of God. Weil wir uns gegenüber dem Herzen Gottes nicht einstimmen. We're not tuning our affections into God. Weil unsere Gefühle und Emotionen we're not gegenüber tuning Gott nicht into gestimmt the, sind. Into the spirit of God's mind. Und wir nicht eingestimmt sind gegenüber dem Geist von Gottes Sinn. Romans 8, 27, 26 and 27. 8, Vers 26 und 27. The Holy Spirit searches the heart. Der Heilige Geist erforscht das Herz. Because he knows the mind of the Spirit. Denn er kennt ja auch den Sinn des Geistes. And number four, we'll close. Nummer 4, und dann werden wir abschließen. How can I tune in my strength? Wie kann ich da mit meiner Stärke mich auch auf Gott einstimmen? What is the strongest part of my body? Was ist der stärkste Teil meines Körpers? I think it's revealed in Romans 10. Ich glaube, es zeigt sich in Römer Kapitel 10. There's two parts of the body mentioned in Romans 10. Da sind in Romans 10. Da sind Römer 10 sind Körperteile erwähnt. Romans 10 is this powerful chapter about salvation. Und das ist dieses mächtige Kapitel, und da geht es um die Errettung. What is the strongest part? Was ist da der stärkste Teil? Isn't it my mouth? Ist es nicht mein Mund? Or is it my legs? Oder sind es eher meine Füße? Or is it my hips? Oder vielleicht meine Hüften? What puts more money on the table for your children, your hips, your legs, or your mouth? Was bringt da mehr Geld auf den Tisch oder nach Hause für die Kinder, für die Familie? I can destroy, ich kann mit meinem or Mund I can bless with my mouth. Oder ich kann mit meinem Mund segnen. If you have a journal, you might want to write Psalm 17:3 in your journal. Wenn du da ein Tagebuch führst, dann mit Gott schreibe einfach Psalm 17, Vers 3 hinein. God has tested my heart. Gott hat mein Herz geprüft and found me innocent und hat mich für unschuldig befunden, because I have determined weil to ich not sin with my mouth. Ich mich darauf festgelegt habe, mit meinem Mund nicht zu sündigen. Pride comes through the mouth. Denn der Stolz, der Hochmut kommt ja aus meinem so Mund hervor. Let's tune our mouth in also lasst uns unseren Mund einfach einstimmen to a godly confession. Zu einem göttlichen Bekenntnis. And here's a good exercise. I'll close with this. Und da kommt dann eine gute Übung, damit wir mit abschließen. Purpose as much as you can to add value to somebody. Bezwecke das so sehr du es nur kannst, einfach jemanden anderen, einfach einen ewigen Wert beizumessen. This is the third question I ask myself every day. Das ist die dritte Frage, die ich mir ja immer stelle. Who did you add value to? Wem hast du da einen besonderen Wert beigefügt? You add value to somebody. Man gibt jemanden einen besonderen Wert weiter. By when you're with them, thinking about what is it about them that blesses you? Wenn du sie siehst, dass du darüber nachdenkst, was ist an dieser Person, was dich besonders segnet? What is it? Was and then dich? Tell them. Dann sag es ihnen. This lady was here this morning, first time. Da war eine Dame hier zum ersten Mal. Her daughter brought her. Die Tochter brachte sie. I didn't know the daughter's name. Und ich glaube, ich kenne auch. But the mother said to me, "This is the greatest New Year's gift I could have ever had to be brought to this church." Die Mutter sagte, das ist das großartigste Neujahrsgeschenk, was ich je habe erhalten können. And the daughter was smiling so much. Und die Tochter, sie lächelte. Like one of those smileys, you know? So ein echtes Lachen. And I thought, add value. Gib ihr einen besonderen Wert. I said, your smile is just blessing me. Dein Lachen, it's beautiful. Es ist wunderschön. That's how you add value. So gibst du jemand anderen you don't besonderen make Wert. Something up. You don't flatter somebody. Du tust nicht jemanden schmeicheln, den du irgendwas erfindest. You look for the thing that blesses you and you tell them. Und du suchst nach dem, was dich segnest, und dann gibst du ihnen das weiter. And the feet. Und die Füße. Blessed are the feet of those who bring good news. Wunderschön sind die Füße, die gute Nachricht verkündigen. Blessed are they. Gesegnet sind when sie. I get my mouth in tune. Wenn ich meinen Mund einfach richtig in Stimmung then bringe. Then I want to do what Sissy's doing. Dann möchte ich das tun, was die Sissi macht. I want my feet to take me where I can bless somebody. Dann möchte ich, dass meine Füße mich dorthin tragen, wo ich jemanden segnen kann. It was interesting that Asa at the end of his life. Und es ist interessant zu bemerken, dass Asa am Ende seines Lebens. The last 3 years of the 41 years, he went way out of tune. Die letzten drei Jahre, diese 41 Jahre, hat er völlig diese Einstimmung mit Gott verloren. He got a disease in his legs. Er hatte eine Krankheit empfangen. And it says he refused to pray to the Lord to heal him. He refused. Und es heißt, er lehnte es ab, zum Herrn, seinen Gott zu beten, um ihn zu heilen. And he lost his strength. Und so verlor er seine Kraft. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. I want to pray tonight. Wir wollen heute Abend beten. For 2009. Für 2009. If you come back. Wenn du wiederkehrst, tonight, tomorrow, heute Abend oder morgen, it's going to be when we least expect it. Wird es sein, wenn wir es am wenigsten erwarten. We're just about to eat a pizza in a pizzeria. Vielleicht sind wir gerade dabei, eine Pizza zu essen. We're thinking, oh man, that's going to taste so good. Denk, ah, das schmeckt jetzt so gut. Gone. Und weg. We're just about to get married. Wir sind dabei zu heiraten. Do you take this man to be your wife, your husband? Nimmst du diesen Mann zu deinem Ehemann? I do. Ja, ich will. God. Und tschüss. When we least expect it. Wenn wir es am wenigsten erwarten. We want to be in tune with you. Wir wollen mit dir eingestimmt sein. That's my desire. Das ist mein Wunsch. For me, for the church. Für mich, für die Gemeinde. To be walking with you. Dass wir mit dir wandeln. With all my heart. Mit ganzem Herzen. With all my soul. With all my mind, mit ganzem Verstand, with all my strength, mit ganzer Kraft, loving my neighbor as myself, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, being a giver and not a taker, jemand zu sein, der gibt und nicht einfach nur nimmt. Maybe there's somebody here tonight you've never received Christ. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du hast noch nie Christus empfangen. That means you've never received forgiveness from God. Das heißt, du hast noch nie Vergebung von Gott empfangen. It means if you die tonight, you don't know where you're going. Das heißt, wenn du heute Abend sterben würdest, du wüsstest gar nicht, wo du hinkämst. Would you pray with me? Willst du mit mir beten? A very simple prayer. Ein einfaches Gebet. For forgiveness. Um Vergebung. For cleansing. Für Reinigung. Go something like this. Es geht einfach so. God forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me of all of my sin. Reinige mich von all meiner Sünde. Through Jesus Christ, durch Jesus Christus, the Lamb of God, das Lamm Gottes, that takes away the sins of the world, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Receive me as your child. Empfange mich als dein Kind. Fill me with your Spirit. Fülle mich mit deinem Geist. I want to be in tune with you. Ich möchte einfach richtig eingestimmt sein auf dich. Just say those words very quietly. Sag einfach ganz still diese Worte. Just say very quietly. Ganz still. God, forgive me. Gott, vergib mir. God, cleanse me. Gott, reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. Through Jesus. Durch Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Amen. God bless you. Thanks for listening. Gott segne euch und danke fürs Zuhören.